Ich wollte gern einen Brief schreiben, doch das Handy hat mich abgehalten. Nun liegt ein Blatt Papier leer vor mir. Tausend Wörter im Kopf, doch keines kommt zu dir. Sehne mich nach Geborgenheit, denn trotz 6000 Freunden fühle ich mich allein. Hab dich gesehen und trau mich nicht an dich ran. Da kann ich ne Message senden. Ich weiß, die kommt da auch ran. Schau mir die Post von meinen sogenannten Freunden an. Den Kopf gesenkt, den Rücken krumm. Viele von den Posts sind einfach nur dumm. Früher hast du ein Foto in der Gruppe gemacht. Jeder lachte und hat Faxen gemacht. Heute macht jeder ein Foto von sich allein und stellt es höchstens in eine Gruppe rein. Selfie-Stick-Zombies, das ist alles, was von uns als Gesellschaft übrig ist. Kein Wunder, dass unsere Gesellschaft zusammenbricht. Schau mir die Posts von meinen sogenannten Freunden an. Den Kopf gesenkt, den Rücken krumm. Viele von den Posts sind einfach nur dumm. Ich wollte gern einen Brief schreiben, doch das Handy hat mich abgehalten. Nun liegt ein Blatt Papier leer vor mir. Tausend Wörter im Kopf, doch keines kommt zu dir.